Wovon redest du? Von dir und Julia. Ich sollte dir einen in die Fresse hauen. Nur zu. Du bist wie alle Schwächlinge, Bill. Du spielst immer im falschen Moment den starken Mann. Das glaube ich auch. Es ist besser, wenn du gehst. Um meinetwillen hat er Angst. Wen willst du eigentlich auf den Arm nehmen? Glaubst du, weil ich 5 Jahre weg war, leide ich an Gedächtnisschwäche, was? Glaubst du, ich weiß nicht mehr, wie zu einer gewissen Zeit Rachel und Julia ein Herz und eine Seele waren? Du bist doch nicht ganz richtig da oben. Ja, vielleicht. Aber etwas will ich dir noch sagen, mein Ex-Freund. Ich mache mich auf die Suche nach Julia. Und wenn ich auf etwas Unerfreuliches stoße, was in eure Richtung deutet, dann wehe deiner Fresse. Die Tür von außen nochmal betrachtet, hatte eine subtile Verwandlung durchgemacht. Die 2 Namen, die sie schmückten, gehörten nicht mehr den 2 heilsten Menschen, die ich kannte. Denen war etwas widerfahren, etwas mit Namen Julia. Der Regen ruhte sich aus, aber die Straßen waren noch nass. Lichter schienen durch Baumgerippe. Ein Flugzeug brummte über meinem Kopf. Vielleicht auch nur in ihm. Und vielleicht hatten die Fergusons recht. Johnny go home, verdufte und presto. Per Flug, per Zug. Ja. Zu deiner Wohnung in der Rue Champollion, dem Jardin du Luxembourg, dem Buchhändler an der Ecke, der noch nach Mitternacht offen hat. Ich stand in der Kneipe, bevor mir klar war, dass einst eine Literatenkneipe als Literatur noch floss, bot sie jetzt den Anblick einer überflüssigen Brücke über trockenem Bett, in einer Ecke eine Horde Kinder. Sie trugen Bärte und Schottenhemden, den ganzen obligaten Schmagagi, waren behäutet mit Jeans und warteten darauf, unter die Räder eines Folklore-Songs zu kommen. An der Theke ein Mann. Er war um die 60, steckte in einem Kilt und soff, was das Zeug hielt. Hallo, Torkel. Wer sind Sie? Kommen Sie hervor in Ihrem Whisky-Vorhang und sehen Sie nach. Warum? Wieder ein paar schlechte Gedichte geschrieben, unlängst? Wer sind Sie? Johnny Maxson. Johnny. Der Einbuchige. Quali, nicht Quantität. War immer schon mein Motto. Es war ein gutes Buch. Danke. Aber Sie haben nur 1 geschrieben. Sie hatten Talent, aber keinen Mumm. Und Sie hatten weder noch. Was wollen Sie? Ich lade Sie ein. Dann akzeptiere ich einen winzigen Whisky. Einen großen Whisky? Ein Whisky. Mit was? Es gibt nur eine einzige Art Whisky zu trinken und das ist mit der gleichen Menge gewöhnlichen Wassers. Das hat mir mein Vater beigebracht, welcher von Beruf Metallurge war. Gab's denn zu der Zeit schon Metalle? Doppelten Whisky mit doppeltem Wasser und einen Tomatensaft. Tomatensaft. Amerika hat's doch sehr weit damit gebracht. Warum haben Sie Ihr Talent absichtlich zerstört? Ein Whisky, ein Tomatensaft. Habe ich das getan? Hier ist Ihr Whisky. Sehr verbunden. Ciao. Chin chin. Sie sind ein Zerstörer. Ja. Ein dunkler Engel. Jetzt hören Sie sich wie eines Ihrer Gedichte an. Aber stecken Sie jetzt in London natürlich. In Paris natürlich. Der alten Allianz mal wieder etwas auf die Beine helfen. Sehr kultivierte Stadt. Sehr. Zerstörerisch. Ist das Wort für Sie. Zerstört alles. Sein Talent. Seine hinreißende Frau. Haben Sie sie kürzlich gesehen? Und ob? Wie kürzlich? Mein hinreißendes, intelligentes Mädchen. Sie sind nicht nur ein Zerstörer, Sie sind ein Narr. Das ist mehr als wahrscheinlich. Hinreißendes, intelligentes Mädchen. Wo haben Sie sie gesehen? Was? Wo haben Sie meine hinreißende, intelligente Frau gesehen? Hier. Hier? Wo wir jetzt stehen. Wie lange ist das her? Warum? Ich bin eben ein Pedant. Ein Zerstörer. Wann haben Sie sie gesehen? Schau. Vor 3 Monaten. Freitag. Den 23. Oktober. Das nenne ich ihn wiederum präzise. Ich bin auch ein Pedant. Stunde, Minute? 21.30 Uhr. Allein? Na. Wer war mit ihr? Kannten Sie ihn? Ja. Ich. Und wer noch? Nur wir zwei. Lange Unterhaltung. Ging ja nicht gut. Gehetztes Mädchen, aber hinreißend intelligent. War auch in psychiatrischer Behandlung oder sowas. Blieb sie Beschluss? Ja. Sie haben sie zerstört. Und dann nach Hause? Ja. Sie war verabredet. Hat sie gesagt, wo? Warum hätte sie sollen? Auch nicht mit wem? Warum hätte sie sollen? Warum? Richtig. Trinken Sie noch einen? Zerstörerischer schwarzer Engel. Hinreißendes, intelligentes Mädchen. Ich überließ ihn seiner einseitigen Affäre mit den Musen und machte mich wieder auf den Weg. 15 Minuten meines Lebens kostete es mich, das Haus zu erreichen, in dem bereits ein kapitaler Anteil meines Lebens fehlinvestiert war. Ich öffnete die Tür zu der Wohnung, die vormals meine gewesen war. Physisch sah sie weitgehend aus, wie ich mich an sie erinnerte. Allerdings, sie trainierte, hatte man den Eindruck, auf den Zustand Vakuum. Ich schaute ins Zimmer rechts und knipste das Licht an. Es war erschreckend still. Irgendwo bellte ein Hund, kurz und böse. Nach einiger Zeit ging ich ins Zimmer, in dem das Telefon immer stand. Ich heiße Johnny Maxson. Ich bin im Raspens Garden Nummer 78 in der Wohnung im obersten Stock und hab was für Sie. Und zwar, Sir? Eine Leiche. Seit jeher gibt's 2 Dinge, denen niemand entrinnt. Seit einiger Zeit sind's 3. Tod, Steuern und Fernsehen. Auch Polizisten sind nicht immun. So, wie sie sich durch die Wohnung bewegten, fragte man sich, wo ist denn die Kamera? Das 20. Jahrhundert macht schon aus allem, aber auch allem eine Show. Sie ließen mich allein, während sie taten, was sie ebenso tun. Ich stand am Fenster und sah hinab auf schwarze Gärten. In den Häusern um den runden Platz war da und dort Licht hinter den Fenstern. In einem von ihnen hatte ich vor langer Zeit einmal ein kleines Mädchen tanzen sehen.